Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Und wir haben Schülerprotest. Wir müssen möglichst schnell einen Kohleausstieg auch in Deutschland beschließen und alles in erneuerbare Energien setzen. Und es ist toll, dass so viele Menschen hier sind und dass es laut gemacht wird und dass darauf Aufmerksamkeit gelegt wird. Ja, ich möchte einfach eine gute Zukunft haben nach meinem Abi und auf meiner Erde weiter leben können. Ja, es muss einfach schneller was passieren. Die Politiker lassen sich einfach viel zu viel Zeit. Mich stört, dass zu wenig Menschen was für den Klima bzw. gegen den Klimawandel tun und dass Leute so ignorant sind. Das sehe ich nicht mehr ein. Ich bin irritiert, wie wenig Vorstellungskraft die Politik anscheinend hat, die Klimakrise anzugehen und sich eine Welt ohne Kohle vorzustellen. Wir haben diese Vorstellungskraft und wir appellieren an die Politik, nicht nur Hoffnung zu zeigen, sondern auch Mut und vielleicht auch ein ganz bisschen Panik. Tja, alle anderen könnten doch eigentlich auch ein bisschen demütig Danke sagen. Danke diesen jungen Menschen in diesem Land, die nicht zur Schule gehen freitags, für unser aller Zukunft, weil es ihnen eben nicht egal ist, wie es in dieser Welt klimamäßig weitergeht. Aber so einfach ist das mit dem Danke natürlich nicht. Es gibt natürlich auch völlig andere Meinungen. Zum Beispiel die sollten mal lieber etwas Sinnvolles machen und nicht Schule schwänzen. Das bringt doch eh alles nichts. Auf diesen Gedanken antwortete heute früh hier im Deutschlandfunk Kultur eine der Demonstrierenden so. Im Bildungsauftrag der Schule steht zum Beispiel, dass die jungen Menschen sich zu politischen und engagierten Menschen herausbilden sollen. Und gerade das zeigt doch, dass unsere Schulbildung eigentlich Erfolg hatte, dass wir uns quasi für etwas einsetzen, was die Welt quasi voranbringt. Und ich finde, das ist momentan, also das ist in diesen bestimmten Freitagen wichtiger, als zur Schule zu gehen. Tja, ist das gerade der Anfang einer wichtigen Bewegung, die bleibt, oder ist es nur ein kurzer Moment, ausgelöst vielleicht auch durch Vorbilder wie die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Darüber spreche ich mit Dieter Rucht, Soziologe, Protest- und Bewegungsforscher. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Rucht, löst es in Ihnen eigentlich so einen Danke-Moment aus? Danke, dass euch diese, auch meine Welt, nicht egal ist, ihr euch um die Zukunft sorgt? Also ich freue mich persönlich darüber, wenn Jugendliche aktiv werden, wenn sie auf die Straße gehen, wenn sie sich um ihre Belange, vor allen Dingen um ihre Zukunft kümmern. Das ist doch toll. Wie stark kann das sein? Wie viel kann das verändern? Ich glaube nicht, dass es direkte politische Veränderungen nach sich zieht, aber wir sprechen über das Thema. Es ist eine Stärkung insgesamt der Klimabewegung. Die Medien springen darauf an. Es wird darüber debattiert, auch in den Schulen gestritten natürlich. Und das ist erstmal gut. Das bewerte ich positiv. Denken Sie denn eher, das ist ein kurzer Moment oder kann man da schon ein bisschen von so einer Art Bewegung sprechen? Also ich würde es als Kampagne bezeichnen. Eine Bewegung im strengen Sinne als soziale Bewegung erfordert eigentlich mehr, eine gewisse Massenhaftigkeit, eine gewisse Langfristigkeit, auch eine organisatorische Struktur und vor allen Dingen die Ambition, Gesellschaft grundlegend zu verändern. Das ist in meinen Augen jetzt nicht der Fall. Es handelt sich erstmal um eine politische Kampagne. Noch können wir natürlich nicht sagen, wie langfristig das Ganze ist, aber da steckt ja so ein bisschen schon die Skepsis von Ihnen drin, dass es lange dauert. Ja, ich habe schon viele Bewegungen und Kampagnen kommen und gehen sehen und meine Befürchtung ist, dass das jetzt einige Wochen vielleicht auch anhält und dann wieder im Sand verläuft. Es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen. Zum einen natürlich auch das enorme mediale Interesse, das ja aber sicher nicht über Wochen und Monate anhalten wird. Auch der Kontrolldruck in den Schulen, im Moment gibt es ja da sehr unterschiedliche Reaktionen, auch Unterstützung in den Schulen. Aber wenn das jetzt über Wochen geht, da werden sich dann natürlich die Schulleiter und ein Teil der Lehrer dann auch kritischer dazu verhalten. Es kommt auch dazu, das bleibt eine symbolische Geste. Das sind ja jetzt nicht Fachleute, das sind keine politikmächtigen, interventionsmächtigen Personen, die Schüler, die da auf der Straße stehen. Und so gesehen ist es natürlich die Artikulation von Wünschen, aber es ist noch nicht Politikgestaltung. Aber im Prinzip finden Sie es gut, haben Sie vorhin gesagt. Wie bewerten Sie denn dann diese Art von Gegendruck, die dann von der Schule kommt? Also wenn man auch mal im Auge hat, was man in der Vergangenheit alles so gehört hat von Unterricht, der hier und Unterricht, der da ausfällt. Und dann verzichten die Schüler eben selber aus einer Idee hinaus auf Unterricht und bekommen da dann noch Gegendruck. Da kann man auch sagen, das ist dann eigentlich auch was politische Teilhabe ein bisschen kaputt macht. Ja, da widersprechen sich zwei Prinzipien. Das eine ist schlicht die Schulpflicht. Und wenn man das bürokratisch und legalistisch auslegt, dann sagt man einfach, die müssen gefälligst zur Schule gehen. Aber es gibt ja auch noch andere Bildungsziele, nämlich Bekenntnis zur Demokratie, kritisches Denken, mitmachen in der Gesellschaft, sich verantwortlich fühlen. Und man kann ja auch da relativ flexibel sein und kann dann auch als Teil eines Projektunterrichtes planen, dass man an einer Demonstration teilnimmt. Und dann lässt sich das wunderbar einbetten. Wenn man das natürlich jetzt über Monate machen würde, dann wird das schon fragwürdig. Und dann würden auch wahrscheinlich die Schulleiter rigoroser vorgehen. Wir haben uns vorhin, als wir hier in der Redaktion darüber gesprochen haben, auch so ein bisschen an eigene Schulzeiten erinnert, an das früher schwer zu koordinierende Demonstrieren über jetzt die eigene Schule, die eigenen Straßen hinaus und dachten, ja, das war gar nicht so leicht. Kommt da das Netz der Jugend zu Hilfe, weil es eben auch ja als Katalysator dienen kann, weil es eine Dynamik hervorbringen kann? Ja, das Netz sorgt für eine größere Reichweite mit geringen Kosten oder nahezu keinen Kosten und alles geht sehr viel schneller. Aber Teil dieser Geschwindigkeit ist eben auch, dass man schnell nach oben kommt, gesehen wird. Das gilt natürlich nicht für alle. Es gibt tausende von Aufrufen im Netz, die eigentlich folgenlos verhallen. Aber manchmal klappt es eben sehr gut dank des Netzes. Aber häufig ist damit eben auch verbunden ein ebenso schneller Abstieg. Das haben wir schon erlebt bei der Occupy-Bewegung, bei Pulse of Europe. Und vielleicht wird es auch eines dieser Beispiele, ich wünsche es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir nach 3, 4, 5 Wochen eben auch ein Absinken und ein Versanden dieser Bewegung erleben. Sie haben selber ja wirklich über Jahrzehnte Protestbewegungen erforscht, erlebt, beobachtet, haben vorhin auch gesagt, ich habe so viel Bewegung kommen und gehen sehen. Was würden Sie denn sagen, damit dieser Moment eben nicht als Moment verpufft? Was müssten die diesen Protest organisieren, was müssten die tun? Kann man da so 1, 2 Rezepte finden? Also wöchentlich zu demonstrieren ist, glaube ich, perspektivisch eigentlich kein Druckmittel. Aber was man tun kann, und das wird ein Teil dieser Engagierten vermutlich tun, man kann sich in bestehende Gruppen und Organisationen einklinken. Es gibt ja Jugendumweltgruppen des BUND und andere Umweltorganisationen von Greenpeace. Und ich glaube schon, dass die jetzt auch einen Energieschub bekommen durch diese Aktivitäten. Ein Teil der Leute wird dann wieder zu Hause bleiben und sich anderen Dingen zuwenden. Aber ich vermute mal, dass ein Teil der jetzt Engagierten dann in diese Bewegung eintaucht und da vielleicht auch permanenter aktiv sein wird. Dieter Rucht, Soziologe, Protest- und Bewegungsforscher. Danke Ihnen für das Gespräch und einen schönen Abend noch. Bitte schön, gerne.